Ich suche die Antwort auf so viele Fragen. Mit welcher fang ich nur an? Es strecken sich mir tausend Hände entgegen, wo ich eine kaum festhalten kann. Der Wind trägt von überall Stimmen herüber und jeder ruft, hör mir doch zu. Und ich bin doch nur einer, wie kann ich entscheiden, ob ich wirklich das Richtige tue? Nur ein Leben zu leben, nur so wenig Zeit vor der langen Reise in die Ewigkeit. Nur ein Ziel zu erreichen, eine Richtung zu gehen, geh ich immer weiter oder bleib ich stehen? Ich muss entscheiden, ganz allein, wo mein Schritt mich hinführt, dort werd ich sein. So viele Dinge müsste man ändern, überall auf der Welt. Statt zu nehmen, müsste man geben, wo's am nötigsten fehlt. Alle Wünsche, die schönen und frommen, sind so wie dieses Lied. Wie ein Traum, der am Morgen verfliegt, denn es zählt nur, dass etwas geschieht. Nur ein Leben zu leben und nur so wenig Zeit auf der langen Reise in die Ewigkeit. Nur ein Ziel zu erreichen, eine Richtung zu gehen, geh ich immer weiter oder bleib ich stehen? Ich muss entscheiden, ich ganz allein, wo mein Schritt mich hinführt.